lieg ich hier im Grab. Das Heimatland schon lang nicht mehr gesehen. Und ich träume im heißen Wüstensand. Doch ein Donner reißt mich aus dem Schlaf. Die Schlacht beginnt, alles explodiert. Neben mir liegt mein Kamerad. Blut überströmt, sein Körper ist zerfetzt. Hat es leider nicht geschafft. Und es geht immer weiter, nur nach vorn und kein Zurück. Das Schicksal hat entschieden, alles andere ist jetzt Glück. Die letzte Schlacht hat nun begonnen und viele werden fallen. Kameraden, Freunde, Brüder, kehren in Valhalla ein. Und ich seh mich nach der Mutter, nach Vaters starker Hand. Auch wär schon längst gefallen für das Vaterland. Diese Zeit kennt keine Gnade, keine Beahnung, kein Verzeihen. Solange Gott mit uns will, sind wir nicht allein. Ist glühend heiß, vom Feinde überrannt. Blut mischt sich mit Schweiß. Es gibt keinen Ausweg mehr. Die Angst, sie zeichnet mich. Doch ich werde weiter kämpfen. Das ist mein Befehl und meine Pflicht. Schlacht vorüber, der Sturm vorbei. Neben mir liegt mein Kamerad. Blut überströmt, sein Körper ist zerfetzt. Hat es leider nicht geschafft. Und es geht immer weiter, nur nach vorn und kein Zurück. Das Schicksal hat entschieden, alles andere ist jetzt Glück. Die letzte Schlacht hat nun begonnen und viele werden fallen. Kameraden, Freunde, Brüder, kehren in Valhalla ein. Und ich seh mich nach der Mutter, nach Vaters starker Hand. Auch wär schon längst gefallen für das Vaterland. Zeit kennt keine Gnade, keine Beahnung, kein Verzeihen. Solange Gott mit uns will, sind wir nicht allein. Schicksal hat entschieden, alles andere ist jetzt Glück. Die letzte Schlacht, sie ist vorüber und viele sind gefallen.